Elfter Abschnitt. Die heilige Stadt Gottes und der heilige Berg Gottes der Bibel mitten im Meere auf Atlantis. Nach ihrer Niederlassung auf dem atlantischen Ida-Feld übten die Aias auch einen uralten arischen Brauch aus. Sie bauten sich eine Verehrungsstätte für die ewige, unnennbare Gottheit, eine heilige Stätte, eine heilige Höhe, einen heiligen Berg Gottes, wie sie in Döllingers, Baldur und Bibel geschildert und gezeichnet sind und wie sie sich noch zu Tausenden in germanischen Ländern finden. Sehr geeignet zu dem Bau war ein mitten auf dem Ida-Felde gelegener, 10 Kilometer vom Meere entfernter kleiner Berg. Er wurde mit den im Norden üblichen, die Sonnenkreise und die Ekliptik darstellenden Wallringen versehen. Mit der zunehmenden Macht der Siedlung auf dem Ida-Felde, die über Hunderttausende von Sklaven gebot, und mit dem wachsenden Reichtum der Aias wurde im Laufe der Jahrhunderte der heilige Berg Gottes zu einem Bauwerk von so gewaltiger Ausdehnung, von solcher Pracht und von so seltsamen Aussehen umgeschaffen, wie es in der ganzen Welt nirgends zu finden ist. Um den kleinen Berg wurden nach dem Bericht Platos mehrere größere und kleinere Ringe, 2 von Erde und 3 von Wasser geschaffen. Der breiteste von den ringförmigen Kanälen war 1800 Fuß breit, dieselbe Breite hatte der folgende Erdwall. Der nächste Ringkanal war 1200 Fuß breit und dieselbe Breite hatte der sich an ihn anschließende Erdgürtel. Der innerste Kanal endlich, der die Insel selbst umgab, war 600 Fuß breit und die so künstlich geschaffene Insel hatte 3000 Fuß Durchmesser. Insel und Erdgürtel waren mit großen steinernen Mauern versehen, die mit Erzplatten bedeckt waren. Letztere waren aus einer Art feurig leuchtender Bronze hergestellt. Der Berg selbst wurde nach der Zahl der ursprünglichen Asen und Gaue mit 7 ringförmigen Terrassen umgeben. Auf dem abgeflachten Gipfel erhob sich die stolze, von Gold und Silber, Edelgestein und Bronze leuchtende Königsburg, die Walhalla der Edda. Der Name Walhalla findet sich noch in deutschen Ortsnamen. Walheim, Walburg, Walberg, Walkirch, Kirchwall, Wallerstein und so weiter. Man nannte ihn auch den Himmelsberg oder den Berg der Heimat, von Himin gleich Heim, in der Edda Himmelsburg. Der Name findet sich noch in deutschen Ortsnamen. Himmelstadt, Himmelsstall, Himmelsberg. Dann in dem Gebirgsnamen Himalaya, Himmel der Aya, der Arya. Dieser Himmelsberg oder Walhall ist der Olymp der Griechen und der Schöpfungsberg Meru der Babylonier. Der mit erzglänzenden Ringmauern und prachtvollen Tempeln versehene Himmelsberg, die Burg der Asen, Asenburg genannt, erinnert an die Akropolis von Athen, nur dass hier die Ringwälle und Ringkanäle fehlen, ferner an die heilige Gralsburg mit ihren von Gold leuchtenden 3 Ringmauern. Die breiten Kanäle werden zur Anlage einer seltsamen, von tiefen breiten Kanälen durchzogenen Handelsstadt genutzt. An ihren Hafenmauern türmen sich gewaltige Speicher und häuften sich die Güter aus aller Herren Länder. Die Schiffskanäle bargen eine riesige, nie gesehene Handels- und Kriegsflotte. Ein 10 Kilometer langer, 300 Fuß breiter und 100 Fuß tiefer Kanal verband das Meer mit den Kanalringen. Hohe Brücken, unter denen die höchsten Kriegsschiffe durchfahren konnten, schwangen sich über die Kanaldurchstiche. Eine Brücke, 100 Fuß breit und aus weißen, schwarzen und roten Steinen erbaut, verband über die Kanäle hinweg die Stadt der Königsburg. In der Edda wird diese Brücke Bifröst genannt und folgendermaßen beschrieben. Sie hat 3 Farben und ist sehr stark und ist mit mehr Kunst und Verstand erbaut als andere Werke. Rote und weiße Steine sowie schwarze Lavablöcke werden heute noch auf den Überresten von Atlantis, den Azoreninseln, gefunden und zu Bauten verwendet. Den Namen der Stadt erwähnt Plato nicht. Wahrscheinlich führte sie, nach der Bibel zu schließen, siehe Johannes Offenbarung 17-19, den Namen Babylon, gleich Papylon, gleich Burg des Allvaters, vom Papas oder Papi gleich Vater und Lohn gleich Burg. Nach mexikanischen Überlieferungen führte die Weltstadt auf Atlantis den Namen Tula, das ist Talheim, Heim in Tale, mundartlich Tul, Tol gleich Tal. Wahrscheinlich war die Stadt Tula in Mexiko als eine Tochterstadt nach ihr genannt. Jordanes erwähnt in seiner Geschichte der Goten eine Insel im fernen Westen am Ende der Welttüle. Das Tula der Mexikaner und das Thule der Edda ist vermutlich die Riesenstadt auf Atlantis. Babylon am Euphrat war zweifellos eine Tochterstadt der Handelsmetropole auf Atlantis. Da die Aias ihren Erdteil Atlantis, also Vaterland, hießen, ist es naheliegend, dass sie für ihre Hauptstadt und Hauptburg einen ähnlichen Namen wählten, und zwar den schönen Namen Babylon, gleich Burg des Vaters. Der nordische Name Jerusalem, mit dem fälschlicherweise jenes Babylon auf Atlantis benannt wurde, scheint überhaupt neueren Ursprungs zu sein. Jerusalem bedeutet das Glücksheim des Baldur, von Jeru gleich Baldur, Saal gleich Glück und Em gleich Hem Heim. Bis zur Eroberung der Hauptstadt der germanischen Jebusiter hieß diese Zion, Burg des Zios, Tius. Bei Melchisedek und Abraham wird auch ein Salem, Heim des Glückes, erwähnt. Auch das ist eine neuere Wortbildung aus dem Nordgermanischen. Vergleiche Uppsala, das hohe Heim des Glückes, von Upp gleich auf, hoch, Selde gleich Glück und A gleich Heim. Jedenfalls kommt der Ausdruck Jerusalem erst nach David auf und ist eine fälschliche Bezeichnung für die Stadt auf Atlantis. Der Name Babylon dagegen ist ein uralter arischer Ausdruck. Er findet sich in folgenden deutschen Ortsnamen: Bamburg, Bamberg, Babenhausen, Babelsberg, Popenhausen, Popenlauer, Happenheim. Lohn, abgekürzt On, trifft man in Zusammenhang von Ortsnamen. Arlon gleich Burg der Arier, Ayalon gleich Burg der Ayas, Ailun gleich Burg der Ayas und so weiter.